Alright. Hadi weiter in my deutsche Schrift. Stade in Matthäus. wird sein Volk selig machen von ihren Sünden. That's chapter 1, verse 21. Then there's none till chapter 3, verse 2. Tut Buße, das Himmelreich ist nahe herbei gekommen. Dies ist mein lieber Sohn, an welchem ich wohlgefallen habe. Das Himmelreich ist nahe herbei gekommen. Selig sind die, die geistlich arm sind, denn das Himmelreich ist ihr. Selig sind die, die Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Selig sind die, die hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Selig sind die reines Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Selig sind die Friedfertigen, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Selig sind die Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn das Himmelreich ist ihr. Darum sollt ihr vollkommen sein, gleich wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Unser Vater in dem Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Willen geschehe auf Erden wie im Himmel. Unser täglich Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schulden, wie wir unser Schuldigern vergeben. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Trachtet am ersten nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch solches alles zufallen. Bittet, so wird euch gegeben. Suchet, so wird ihr finden. Klopfet an, so wird euch aufgetan. Geht ein durch die enge Pforte, denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der zur Verdammnis abführt, und ihr sind viele, die darauf wandeln. Und die Pforte ist eng und der Weg ist schmal, der zum Leben führt. Und wenig sind ihrer, die ihn finden. Es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, in das Himmelreich kommen, sondern die den Willen tun meines Vaters im Himmel.

werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Darum wachet, denn ihr wisset nicht, welche Stunde euer Herr kommen wird. Ei, du frommer und getreuer Knecht, du bist über wenigem getreu gewesen. Ich will dich über viel setzen. Geh ein zu deines Herrn Friede. Was ihr getan habt, einem unter diesen meinen geringsten Brüder, das habt ihr mir getan. Da sie aber aßen, nahm Jesus das Brot, dankte und brach's und gab's den Jüngern und sprach: Nehmet, esset, das ist mein Leib. Und nahm den Kelch und dankte, gab ihnen den und sprach: Trinket alle daraus. Das ist mein Blut des Neuen Testaments, welches vergossen wird für viele zur Vergebung der Sünden. Wacht und betet, dass ihr nicht in Aufrichtung fallet. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Ich bewähre dich bei dem lebendigen Gott, dass du uns sagest, ob du seist Christus, der Sohn Gottes. Jesus sprach zu ihm: Du sagst es. Eli, Eli, lama sabachthani. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wahrlich, dieser ist Gottes Sohn gewesen. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und lehret alle Völker und taufet sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und sie, ich bin bei euch alle Tage, bis an der Weltende. So war Matthäus.